Und jetzt gibt's hier mal noch ein paar Oldschooler. Die kennt ihr auch. Aus Chemnitz kommen die. Hör auf deine Stimme. Ich guck zwar zu, doch kann der Kummer nicht mehr sehen. Alles wird gut, ihr braucht keine Angst haben. Hör nicht immer auf den Rest, hör auf deine Stimme. Wohin geht es jetzt von hier? Guck, hier hab ich etwas, woran ich mich festhalte. Ich weiß, wer ich bin, denn ich weiß, was ich repräsentiere. Also halt dich durch, ich seh's als Teil vom Kampf. Sehe letzte Zeit zu wenig von uns lachen, alle flüchten aus dem Osten, denn ihr seht nichts mehr zu machen, Jungs. Gib mir einen Grund und ich bleib treu, ziehen uns gegenseitig aus dem Sumpf und bauen die Scheiße neu. Ich kann verstehen, wenn ihr euch abschießt, wenn alt, weil keiner da ist, der euch hält, wenn ihr ins Bodenlose fallt, Jungs. Jeder Tag zählt, ihr braucht nur Mut und deshalb schreibe ich diese Zeilen an alle Wände mit meinem Blut. Helden weinen nicht, doch Zweifel an der Welt, schützen ab und zu mal ab, weil ihr Vertrauen nicht mehr hält. Doch ich bin hier, das ist mein Life hier. Jetzt lies es ab von meinen Lippen, Mann, ich bleib hier. Ich guck zwar zu, doch kann der Trummer nicht mehr sehen. Alles wird gut, ihr braucht keine Angst. Hör nicht immer auf den Rest, hör auf deine Stimme. Wohin geht es jetzt von hier? Guck, hier hab ich etwas, woran ich mich festhalte. Ich weiß, wer ich bin, denn ich weiß, was ich repräsentiere. Also halt dich durch, ich seh's als Teil von ganz. Ich bin geboren, Dinge zu sehen, die nicht vorne geschehen. Ich hab Wissen erwogen gesehen, um von den Lorbeeren zu nehmen. Ich will das Image nicht tragen, das ihr mir verpasst. Ich will das Image nicht haben, was du gerade hast. Ich will nur sein, wie ich bin, steinig und blind ist der Weg, den ich gehe gegen Peitschen im Wind. Ich steh auf, renn zum Ziel wie ein Kevin Kurani und stütz Absicht, 200.000 Tote beim Tsunami. Ich sehe Kinder in Bunkern, Kinder, die hungern und sehe Rapper, die flunkern, Rapper, die dumm sind. Deswegen leid ich im Philly, verbleib in Stille und schreib jede Zeile auf wie mein letzten Wille. Come on! Kennst du das? Ich guck zwar zu, doch kann der Kummer nicht mehr sehen. Alles wird gut, ihr braucht keine Angst haben. Hör nicht immer auf den Rest, hör auf deine Stimme. Wohin geht es jetzt von hier? Guck, hier hab ich etwas, woran ich mich festhalte. Ich weiß, wer ich bin, denn ich weiß, was ich repräsentiere. Also halt dich durch, ich seh's als Teil vom Ganzen. Du hast keinen Job mehr, ich hab keinen Bock mehr, dir zu sagen, du musst an dich glauben, Kopf hoch, yeah. Denn egal wie sehr ich daran glaube, dass Kylie Minogue in meinem Bett liegt, das ist einfach nicht so, yo. Das Leben ist scheiße, ach sag bloß, das System ist daran schuld, dass du deinen Arsch nicht hochkriegst. Ich kann nicht verstehen, dass ihr euch abschießt mit Alkohol, wenn überhaupt müsst ihr euch selber aus der Kacke holen. Das ist nicht Polen, der Osten von Deutschland ist trotzdem noch Deutschland. Du Vollidiot denkst, dass du Hartz kriegst, kein Arzt bist, dein Leben im Arsch ist, die Schuld vom Staat ist. Ich weiß nicht, was du erwartest, dein Leben ist Trauer und von Barbara Salisch wird man nicht schlauer, du kommst nicht aus dem Zonk. Es ist schwer, ja toll, rauch deine Bon, aber laber mich nicht voll. Kennst du das? Ich guck zwar zu, doch kann der Kummer nicht mehr sehen. Alles wird gut, ihr braucht keine Angst. Hör nicht immer auf den Rest, hör auf deine Stimme. Wohin geht es jetzt von hier? Guck, hier hab ich etwas, woran ich mich festhalte. Ich weiß, wer ich bin, denn ich weiß, was ich repräsentiere. Also halt dich durch, ich seh's als Teil vom Ganzen. Vom Ganzen, vom Ganzen, vom Ganzen. Hör auf deine Stimme, deine Stimme, deine Stimme, deine Stimme. Hör auf deine Stimme. Ich werde irgendwie ganz melancholisch bei dem Song. Denn nach ihrem Rücktritt aus dem Rap-Geschäft haben Tiefler und Jahlil vor einigen Jahren ja ziemlich viele fragende Gesichter hinterlassen. In den Jahren ihres Schaffens aber von circa, wann ging's los? 98 bis um die so 2005 sind aber ziemlich viele Songs entstanden, die nie released wurden. DJ Ron und der Olle Schuster haben sich über diesen in Anführungszeichen Nachlass der beiden Jungs aus Chemnitz hergemacht und ihre musikalischen Relikte in die Neuzeit übertragen. Das Ergebnis ist die LP Weißt du noch, von der wir gerade die Single Hör auf deine Stimme gehört haben.